Meine lieben Freunde, ich hoffe, dass euch diese Serie anspornt, ermutigt, dass ihr bereit seid, euch Fragen zu stellen, mal ehrlich und aufrichtig auch euer eigenes Leben zu analysieren und zu sehen, wie es da eigentlich aussieht mit dem, was Gebet betrifft. Über Gebet lehre ich ja hier nicht, sondern speziell über das Thema Fürbitte, denn ich habe eine lange Serie gemacht über das Gebet. Und jetzt möchte ich noch eine andere Bibelstelle hernehmen, was auch für viele eine verwirrende Bibelstelle ist. Und zwar, das ist Lukas Kapitel 18, Vers 1 bis 8. Lukas 18, Vers 1 bis 8. Und das ist insofern eine verwirrende Bibelstelle für viele, weil dieser Bibelabschnitt scheint zu bestätigen, dass wir ja wahrhaftig Fürbitte tun sollen. Ich lese das mal vor. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Und er sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich vor keinen Menschen scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, die kam zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst: Wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich dennoch, weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt. Und der Herr sprach: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen. Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden. Dieses Gleichnis haben viele Menschen hergenommen, um eine Doktrin, eine Lehre aufzubauen für die Fürbitte. Ich selbst habe Predigten gehört, Lehren gehört. Also was ich da alles gehört habe, über Fürbitte basierend auf dieses Gleichnis. Und ich werde euch sagen, warum man das nicht tun kann. Und das ist einige sehr wichtige Punkte, die denke ich, die euch helfen werden zu verstehen, dass das keine Basis ist, dass es Fürbitte gibt für uns im neuen Bund. Erstens: Es ist ein Gleichnis, keine Lehre. Und weißt du, ein Gleichnis ist was? Ein Gleichnis ist keine biblische Doktrin, keine biblische Lehre, sondern ein Gleichnis ist eine Geschichte. Jesus hat eine Geschichte erzählt, um etwas zu untermauern. Und wenn wir diese Geschichte hernehmen und wenn wir jetzt anfangen, dass wir jedes Detail dieser Geschichte denken, dass es etwas Bestimmtes bedeuten muss, dann bekommen wir so großartige Probleme, Riesenprobleme. Warum? In der Geschichte geht es darum, eine Wahrheit weiterzugeben und nicht wortwörtlich jede Bedeutung da herauszufinden. Jesus hat eine erfundene Geschichte erzählt. Wollte er damit eine Wahrheit weitergeben? Das wollte er. Aber was tun wir? Wir nehmen die Geschichte als Wahrheit. Und die Geschichte ist nicht die Wahrheit, weil die Geschichte hat ja so nicht stattgefunden, hat sich nie so abgespielt. Und hier ist, immer wieder sehe ich Christen, die nehmen das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Was ist das Öl? Es geht nicht um das Öl. Es geht um überhaupt nicht. Die Frage, die wir uns immer stellen müssen bei einem Gleichnis: Was ist die Wahrheit dahinter? Okay? Was ist die Wahrheit? Was ist die Wahrheit? Wahrheit? Oder was ist die Lehre? Welche Wahrheit will Jesus uns durch diese Geschichte erzählen? Nicht die Geschichte ist die Wahrheit, sondern da gibt es etwas drinnen, was er mir beibringen möchte. Wenn du dieses Gleichnis versuchst, jedem Detail eine Bedeutung zuzugeben, da kriegst du ja Riesenprobleme. Erstens: Das erste Problem, das du schon hast: Jesus erzählt eine Geschichte, um uns eine gewisse Wahrheit zu sagen. Also siehst du, Fürbitte. Aber der Jesus war der, der ganz am Anfang gesagt hat: Wenn ihr betet, macht nicht viele Worte. Jesus hat gelehrt, nicht viele Worte beim Beten. Und dann nehmen wir die Geschichte und wir sagen, in der Geschichte steht, wir müssen so dranbleiben wie die Witwe. Plötzlich machen wir eine Geschichte im Gleichnis zu einer wichtigeren und größeren Wahrheit als die eigenen Worte, die Jesus gelehrt hat. Und darum, wir müssen uns immer fragen, bei jedem Gleichnis, welche Wahrheit will er eigentlich vermitteln? Worum geht's hier eigentlich darum? Das nächste ist, was ist der kulturelle Hintergrund? Drittens, was ist der kulturelle Hintergrund? Und ich werde euch sagen, warum das wichtig ist. Was ist der kulturelle Hintergrund? Denn so viele Christen nehmen dieses Gleichnis und sagen, Rainer, das, was du sagst, ist falsch. Doch, die Bibel lehrt uns Fürbitte. Hier hat Jesus es uns gelehrt. Darf ich dir sagen, warum der dritte Punkt für mich sehr wichtig ist? Ich kann dir hundertprozentig versprechen. Das garantiere ich dir, soweit ich die Bibel etwas verstehe. Wenn Jesus heute in Deutschland, Österreich oder der Schweiz oder wo immer du bist, wenn Jesus dir dieselbe Wahrheit vermitteln würde, er würde niemals dasselbe Gleichnis erzählen. Denn Jesus hat immer Gleichnisse genommen, die in ihrer Kultur ein klares Verständnis hatten. Und wir nehmen eine Geschichte von einem anderen Land, einer anderen Kultur, einen anderen Hintergrund und denken, wir verstehen sie mit unserem Hintergrund. So, wir nehmen diese Geschichte und wir sagen, ich weiß ganz genau, wie Fürbitte geht. Ja, das habe ich ganz genau gelernt. Powern, powern, powern. Also, das bedeutet das. Die Wahrheit, die er vermitteln wollte, war eine ganz andere. Nämlich, Gott ist ein guter Gott, der nicht überzeugt werden braucht, den du nicht auf die Nerven gehen musst, der seinen Kindern schnell geben wird. Du brauchst nicht denken, dass Gott dieser böse Richter ist. Denke mal, Gott, wenn du glaubst, dass jedes Teil dieser Bibel, dieses Gleichnisses bedeutet, dass wir Fürbitte tun sollen, dann musst du auch glauben, dass Gott genauso ist wie dieser böse Richter. Und genau das Gegenteil wollte Jesus ja sagen. Denke mal, was war der kulturelle Hintergrund? Der kulturelle Hintergrund, die religiösen Juden, die waren absolut sicher, Gott ist ein harter, strafender, richtender Gott. Genau so, wie Jesus diesen Richter beschrieben hat. Als Jesus diesen Richter beschrieben hat, in ihrer Kultur, mit ihrem Background, die wussten ganz genau, das ist der Gott, den wir predigen. Das ist den Gott, den wir vermitteln. Und Jesus wollte sagen, ja, beten sollt ihr, aber nicht so. Nicht so zu Gott zu kommen, als diesen bösen Richter, der so lange genervt werden muss, bis er ähnlich überzeugt wird von euch, dass er was tun wird. Er sagt, ich sage euch, er wird schnell darauf reagieren. Also es ist so wichtig, dass wir verstehen, Jesus redet von einer falschen Haltung Gott gegenüber, einer falschen Haltung im Gebet und einer falschen Einstellung, was Fürbitte betrifft. Hat Jesus nicht gesagt, die glauben, sie kriegen das von Gott wegen ihrer vielen Worte? Dem Gleichnis hat Jesus gesagt, so betet ihr. Ich sage euch, beten sollt ihr, aber nicht so. Gott ist wieder ungerecht, Gott wird schnell gehen, Gott wird schnell reagieren, er wird sofort tun. Er ist kein ungerechter Richter, er ist ein guter und liebender Vater. Und wenn ich an dieses Gleichnis denke und dieses Gleichnis lese, dann sehe ich Folgendes. Gott wollte im Grunde genommen zwei simple Wahrheiten vermitteln. Erstens, Gott ist gut. Und genau das war ja nicht ihr Verständnis. Und wenn ich dieses Gleichnis für Fürbitte hernehmen will, dann muss ich auch Gott hernehmen als den, der hier im Gleichnis dargestellt wird, der ungerechte Richter. Der ist schwer zum Überzeugen. Da muss ich Tag und Nacht dranbleiben, damit er mir das gibt. Schau, was Jesus sagt. Gott aber wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zum Rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen? Was hat Jesus damit gesagt? Ihr glaubt, dass Gott wird ihnen erst Recht verschaffen, wenn sie Tag und Nacht zu ihm rufen und lange zuwarten. Schau, was er sagt. Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen. Das heißt, das Erste, was Gott sagen wollte mit dem Gleichnis ist, Gott braucht nicht mehr überzeugt werden. Er wird seinen Kindern ihr Recht gegeben, was er uns ja auch durch Jesus gegeben hat. Aber schau, wie Jesus dieses Gleichnis verändert. Und das finde ich so genial. glaube, ist der Schlüssel. Siehst du, was Jesus hier sagen wollte, ist Folgendes. Er sagt am Ende, doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden. Wie viel von unserer Fürbitte geschieht, so wie als ob Gott ein ungerechter, böser Richter wäre? Wie viel von unserer Fürbitte basiert auf diesem Gleichnis, Tag und Nacht überzeugen, gemmer, noch verpowern? Und was sagt Jesus? Wird Gott Glauben finden? Wird Gott Glauben finden? In anderen Worten, was Jesus damit zeigen möchte, ist, deine Worte, deine Fürbitte, deine Überzeugung, dein Tag und Nacht Schreien, das ist nicht das, was Gott braucht, um überzeugt zu werden. Was Gott braucht, ist einen simplen und einfachen Glauben, der das ergreift, was Gott für mich bereits getan hat durch Jesus Christus. Jesus Christus hat mir alles verschafft, was mir gehört. Und durch ihn, wenn ich Glauben habe, werde ich alles bekommen, was auch mir gehört, weil ich es ergriffen habe. Also für mich und von meinem Verständnis ist dieses Gleichnis keine Basis für unsere Fürbitte, so wie wir sie erlebt und gelehrt haben. Meine lieben Freunde, wir haben schon wieder abgeschlossen und wir machen gleich weiter. Ein paar Teile gibt es noch dieser Serie und dann sind wir am Ende. Tschüss und bis bald. Hallo meine lieben Freunde. Wenn euch dieser YouTube-Video gefallen hat, wenn ihr Dinge gelernt habt, wenn Gott euch dadurch berühren konnte und euch etwas mitteilen konnte und wenn ihr euch vielleicht fragt, gibt es andere Dinge, ist das alles, was hier von unserem Dienst vermittelt wird und weitergelehrt wird, dann möchte ich einfach nur darauf hinweisen, wir haben noch viele andere Dinge. Wir haben zum Beispiel ein Mentoring-Programm, wo jede Woche zwei ganz spezielle Lektionen nur aufgenommen werden für das Mentoring, wo es eine ganze Gemeinschaft gibt. Wir nennen uns die Gemeinschaft ohne Beschränkungen, wo es 12-mal im Jahr 3-stündige Zoom-Meeting gibt, Live-Interaction mit den Leuten, die Teil des Mentorings sind. Wir haben auch ein wunderbares, großes Waisenhaus-Projekt. Wir haben einen Verein, Brazilian Kids Care. Wir haben auch ganz tolle andere Ressourcen, wie zum Beispiel eine Schule des prophetischen Übernatürlichen, auch jetzt in Deutsch. Wir haben auch dann einen Kurs aufgenommen, speziell über die, wie man in perfekter, vollkommener Liebe wandeln kann. Wir haben Bücher auf Deutsch. Ich weiß gar nicht, wie viele meiner Bücher schon auf Deutsch übersetzt worden sind. Ich denke, 13 oder 14 sind es schon bestimmt übersetzt worden sind. Wenn du Interesse hast, einfach zu erfahren, was es sonst alles noch von mir gibt, klick einfach auf diesen Link. Und dann wirst du weitergeleitet auf unsere deutsche Seite, wo du sehen kannst, was es alles noch gibt. Herzlichen Dank fürs Anschauen und tschüss.